Doch noch einmal zurück zum Insulin, denn dieses Hormon spielt ja eine zentrale Rolle im Prozess des Ab- und Zunehmens. Es steuert die Fettverarbeitung und Speicherung und hat damit direkten Einfluss darauf, ob wir Gewicht verlieren oder zulegen. Möglicherweise kennen Sie den Begriff Insulin bisher nur als Problem bei Diabetes. Doch das Eiweißhormon Insulin ist auch für gesunde lebenswichtig. Vereinfacht gesprochen, verteilt das Insulin die durch die Nahrung zugeführten Nährstoffe an die Körperzellen, vor allem an die Muskeln. Und das geht so. Die meisten Körperzellen besitzen an ihrer Zellmembran, also an der Haut der Zelle, sogenannte Insulinrezeptoren. Und Insulinrezeptoren sind die Plätze, an denen das Insulin andocken kann. Wenn das Insulin andockt, wird eine Signalkette ausgelöst. Diese Signalkette bewirkt, dass der Zellkern Transporter bildet, die durch einen Transportschacht in der Zellmembran Nährstoffe in die Zelle bringen, also Glucose, das heißt Zucker, Eiweiß und Fettsäuren, sprich Fett. Diese Nährstoffe werden in den Zellbrennöfen, den sogenannten Mitochondrien, zur Energiegewinnung verbrannt oder auch als Bausteine verwendet. Wenn die Zelle genügend Nährstoffe aufgenommen hat, macht sie die Membran wieder dicht. Dafür ziehen sich die Insulinrezeptoren von der Zellwand zurück. Wenn sich durch übermäßige Nahrungsaufnahme zu viel Zucker im Blut befindet, schützt sich die Zelle somit vor einer Überzuckerung. Sie ist dann insulinunempfindlich oder insulinresistent. Aber im Fall einer übermäßigen Nahrungsaufnahme ändert das ja nichts daran, dass die Nährstoffe immer noch im Blut sind. Wenn die Zellmembran wieder dicht gemacht hat, stehen Sie mit dem Insulin sozusagen vor der verschlossenen Zelltür. Und was nun passiert, lässt sich vergleichen mit der Situation vor einem geschlossenen Grenzübergang. Es kommt zu einer Art Rückstau im Blut. Und dieser Stau kann mehrere Stunden andauern. Darauf reagiert der Körper, indem er die Insulinausschüttung erhöht. Er tut dies, um die Nährstoffe mit Macht in die inzwischen dicht gemachten Körperzellen zu drücken und damit das überhaupt noch gelingen kann, verdoppelt, verdrei- oder gar vervierfacht die Bauchspeicheldrüse die Insulinausschüttung. Auf diesem Weg gelingt es dem Körper zwar, einen weiteren Teil der Nährstoffe in die Körperzellen zu pressen, doch der große Rest verbleibt im Blut und wird schließlich vom Insulin ins Fettgewebe entsorgt. Das Insulin mästet also aus der Not heraus das Fettgewebe, zu finden zum Beispiel an Bauch, Po, Nacken oder Oberschenkeln. Fettspeicherung dieser Art wird vor allen Dingen begünstigt, wenn man zum Beispiel eine Kombination aus tierischem Eiweiß und Kohlenhydraten zu sich nimmt. Also wie beispielsweise Käsebrote, Sahnekuchen, Käsenudeln, Salamipizza oder Hamburger. Diese Mischmahlzeiten regen nämlich die Bauchspeicheldrüse zu Höchstleistungen bei der Ausschüttung von Insulin an. Im schlimmsten Fall kann das zu Zuckerkrankheit führen. Es gibt jedoch die schon erwähnten anderen drei Hormone, welche die Türen der Fettzellen wieder öffnen und damit dem Insulin entgegenwirken. Die Bewegungshormone Adrenalin und Noradrenalin und das nachtaktive Wachstumshormon. Wenn Sie abnehmen bzw. Ihr Gewicht halten möchten, sind diese Hormone enorm wichtig, denn sie können diese Insulingegner für sich arbeiten lassen. Vier Punkte müssen Sie dabei beachten. Erstens. All Ihre Mahlzeiten sollten so zusammengestellt sein, dass sie eine geringe Insulinreaktion hervorrufen. Zweitens, angepasst an den Biorhythmus Ihres Stoffwechsels, nehmen Sie Ihre drei sättigenden Mahlzeiten täglich ein. Und, wie bereits erwähnt, verzichten Sie auf Zwischenmahlzeiten und kalorienreiche Getränke. Drittens, damit sich die Fettzellen zum Fettabbau öffnen können, sollten Sie die Bewegungshormone durch regelmäßige, moderate Bewegung anregen. Und viertens, stimulieren und unterstützen Sie das Wachstumshormon durch eine Eiweißmahlzeit abends, die richtige Bewegung und ausreichenden Schlaf. So fördern Sie besonders die nächtliche Fettverbrennung. Das klingt kompliziert, aber wie Sie gleich sehen werden, ist die Umsetzung wirklich simpel. Und vor allem brauchen Sie auf Genuss nicht zu verzichten.